Es geschah in Berlin. Eine Sendereihe in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei, gestaltet von Werner Brink. Sämtliche vorkommende Namen sind frei erfunden, entstehende Ähnlichkeiten sind rein zufällig. Willst du noch weg, Rolf? Ja, will ich. Wieso? Ich hab nur gefragt. Heute ist Sonnabend, da gehe ich immer weg. Ich gehe doch überhaupt nur sonnabends weg. Nicht? Ich weiß ja, Rolf. Was fragen Sie dann? Stört's dich, Papa, dass ich weggehe? Oh nein, mein Junge. Weißt du doch. Mach dir mal einen schönen Abend. Ja, wollen wir sehen. Ich komme vielleicht ein bisschen später, ja? Ja, ja. Tschüss dann. Viel Spaß. Danke. Wiedersehen, Frau Schramm. Wiedersehen, Rolf. Der Junge ist jetzt 20 Jahre, Frau Schramm. Ja. Der ist fleißig, verdient sein Geld. Das weiß ich doch alles, Herr Bergthal. Ja, ja, aber ich habe manchmal das Gefühl, Sie gönnen ihm nicht recht, dass er mal ausgeht. Aber Herr Bergthal, darüber habe ich doch auch gar nicht zu bestimmen. Darauf kommt es auch nicht an, meine Liebe, sondern auf das, was der Junge spürt. Er hat immerhin keine Mutter mehr. Ja, die kann ich ihm auch nicht ersetzen, Herr Bergthal. Als Haushälterin? Nein, nein, aber Sie sind hier die Frau in unserer Umgebung und ich will nicht, dass er irgendeine Ablehnung spürt. Das tut er ganz bestimmt nicht. So wie er von Ihnen verwöhnt wird. Meinen Sie, er hätte das Gefühl, etwas zu entbehren? Wenn man überlegt, was er für sein Alter schon verdient, über 1000 Mark im Monat. Und er braucht keinen Pfennig davon abzugeben. Sehen Sie, Frau Schramm, Sie sind doch gegen ihn eingestellt. Aber nicht doch, Herr Bergthal. Das geht mich ja auch alles gar nichts an. Nur weil Sie meinen, er könne sich hier vielleicht nicht wohlfühlen. Da würde er doch auch viel öfter weggehen. Nun sagen Sie es selber. Und er bildet sich ein, Sie gönnen ihm das nicht. Ach. Das möchte ich vermeiden. Ich bin froh, wenn er mal unter Menschen kommt. Hey, da kommt ja unser sanfter Heini. Hat dich Mutti wieder mal gehen lassen? Namen Drall, fein, dass du kommst. Namen Biene. Sag mal, ist Volker nicht hier? Nee, dem hat unser Alter heute Stubenarrest verordnet, wegen der vielen Mathe. Ach, der Arme. Ja, man hat's nicht leicht, bis man die Eltern groß hat. Aber so wie ich einen Volker kenne, ist der hier, so wie der Alte zu seinem Stammtisch abgebraust ist. Tanzen wir eins, Rolf? Ein bisschen später vielleicht, Biene. Ach, du bist ja kein Sabinchen. Das merkt doch der Rolf, dass du ihm bloß eine Koka aus der Tasche ziehen willst. Ach, sei doch nicht so gemein. Bleib doch hier, Rolf. Ich komm wieder. Müsst ihr immer gleich stänkern mit ihm? Mensch, Biene, ist doch nicht etwa was Ernstes? Ihr seid richtige Dreckschnauzen. Oh, nur langsam noch mal. Schnucki, bleib hier. Ja. Ihr könnt mich gerne. Ja, gemacht. Gleich oder erst dann? Gib mir noch einen, Charlie. Ne? Gerne. Spendierst du mir einen Irish Coffee? Von mir aus zwei. Na, na, was hast du mit mir vor, Rolf? Hältst du es aus bis morgen? Heute bin ich nämlich schon besetzt, wenn wir Feierabend machen. Na, nimm dir mal für morgen auch gleich was vor, ne? Mensch, bist du empfindlich. Wenn ich das nur ernst gemeint habe. Du und ernst gemeint. Na, ich hab ja gesagt, wenn, nicht? Na ja, eben. Ach, hier steckst du. Ja, hier steck ich. Komm, setz dich, Biene. Wozu kann ich dich einladen? Ach, Rolf, denkst du wirklich, ich wäre darauf aus? Na, na, Sabine. Etwa auf was anderes? Bei Rolf? Hä? Hast du seine Mutti gefragt? Bist du verrückt? Noch nicht. Was kostet das Glas? Sieh mal an. Rolf macht sich. Ach, komm, Rolf, komm. Entschuldige, Biene. Wofür? Ich hab mich daneben benommen an der Bar, ich weiß es. Quatsch. Doch. Oh, andere schmeißen Schaufensterscheiben ein und du knickst schon wieder in die Knie, weil du ein Glas zertöppert hast. Das war eine Leistung, was? Ich sag ja gerade, dass das nicht richtig war. Ich hab mich einfach geärgert über die Charlie. Hast du ja auch recht. Am liebsten hätte ich einen Barhocker zerhackt. Hättest du. Nein, nein, ich sag ja bloß so. Bist du jetzt enttäuscht? Worüber? Na, dass ich das eben gesagt habe. Ach Mensch, hast du bloß Tüten voll Angst in der Tasche? Komm, wir gehen noch mal rein. Nee, nein. Warum nicht? Wollen wir woanders hingehen? Ich weiß einen duften Schuppen. Ach, lass mal sein, Biene. Ich weiß, es ist nett gemeint, aber wenn ich nur ernst machen würde. Du und ernst. Lass mal gehen lachen. Siehst du. Also los, gehen wir rein. Nicht doch, Rolf. Was ist denn? Mach dir den Arm weg. Sollen die anderen denken, wir hätten uns verlobt? Ach so. Ja. Ach, sei doch nicht gleich beleidigt. Hey, hallo. Ach, jetzt haben sie uns schon gesehen. Na, darf man gratulieren, Sabine? Lass doch den Blödsinn. Also kann ich noch hoffen. Ist ja fein, du. Wie wär's mit einer kleinen Spritztour? Ich hab einen 300er Sport draußen so stehen. Ach, da mach ich mit. Na, dann komm. Mach's mal gut, Leute. Mach du's mal gut. Adio, Rolf. Bis die Tage. Sag mal, was ist denn mit dir los? Was stehst du da rum und starrst? Seit wann hatten wir Andi einen 300er Sport? Oh Mensch, kannst du dusselig fragen. Sag mal, hat er überhaupt einen Führerschein? Oh Mann, was soll aus dir noch werden? Also ich geh nach Hause, ja? Ja, mach mal, dass du ins Bettchen kommst. Halt! Halt! Halt, bleiben Sie stehen! Bleiben Sie stehen! Ja, Polizei? Ja, ich will eben zu meinem Wagen. Da sehe ich, dass der aufgebrochen ist. Und da rennt da auch schon ein junger Mann die Straße lang. Ja, ein Junger. Ja, Scherbaumweg. Scherbaumweg 17. Guten Morgen, Herr Z. Morgen, Frank. Na, was Besonderes? Nee, nichts von Bedeutung. Am Scherbaumweg sind im Umkreis von 150 Metern drei Kraftfahrzeuge aufgebrochen worden. In einem Fall ist versucht worden, Feuer zu legen auf dem Rücksitz. Aber ist nur das Polster verbrannt. Mhm. Na, immerhin. Spuren? Nee, nichts Verwertbares. Einer der Geschädigten will einen flüchtenden Mann gesehen haben. Hm. Na gut, also behalten Sie es im Auge. Ja. Den Abend bitte, die Nachtdepesche und das Spandauer. Danke. Automatenmarder am Werk. Na und? Weiter unten. Kabelbrand auf U-Bahnhof. 17-Jährige vermisst. Noch weiter. Mercedes 300er Coupé gestohlen. Ach, das wollt's mir servieren. Ja, noch ein Stück drunter. Drei PKW aufgebrochen und bestohlen. Fahrzeug aller Wahrscheinlichkeit nach von gleichen Tätern nach versuchter Brandstiftung. Der 5-Jährige Junge. Nee, das war's ja eben schon. Was denn, die drei aufgebrochenen Autos? Ja. Na und? Was ist denn da dran? Findest du nicht? Ich verstehe nicht, was du meinst. Nicht? Na, dann lass sein. Kommt Sabina heute nicht? Weiß ich das? Ich hab sie jedenfalls heil nach Hause gebracht. Ich frag ja auch bloß. Dein Vater meint, die Musik ginge wohl auch ein bisschen leiser. Ach so, ja, ist gut. Ach, Shell Auto Atlas. Was willst du denn damit, Rolf? Ach du, das ist aber mal was Praktisches, so ein Autoknirps. Was kostet denn der? Sagen Sie, wollen Sie bei mir schnüffeln, Frau Schramm, oder was? Ach, aber Rolf. Naja, was soll denn das? Entschuldige, ich hab bloß gut gemeint, wenn man an dir Interesse hat. Ich finde, der Rolf war früher nie so nervös, Herr Bergthal. Na nun lassen Sie mal, Frau Schramm. Vielleicht ist er verliebt. Der Rolf? Ach, der lässt sich doch noch Zeit mit sowas. Meinen Sie, na, als ich 20 war, da... Na, ja, Sie. Na, ich hätte nichts dagegen, wenn er mal eines Tages ein nettes Mädchen mit nach Hause bringt. Na, Sie meinen, dass das so eilt? Aber Frau Schramm, haben Sie Angst, damit geht Ihnen was verloren? Ach, mir kann doch sowas egal sein. Ja, das meine ich auch. Was versteht denn schon so ein junges Ding von Hauswirtschaft? Aber der Rolf ist viel zu gutmütig. Wenn da eine weiß, dass er so viel Geld verdient, der merkt doch gar nicht, dass es einem nur darauf ankommt. Ach, ich hab mit Andi überhaupt nichts, Rolf. Das ist Quatsch. Ich würde mit dir genauso mitfahren, wenn du auch ein Kerl wärst. Ach, Andi ist ein Kerl, ja. Meinst du nicht? Ich weiß nicht, wieso. Weil er Autos klaut? Er klaut ja keine Autos, das ist ja nicht wahr. Er fährt eben mal mit eins. Dass ihm nicht gehört. Siehste, das ist es ja. Du bist kleinlich. Andi hat nicht halb so viel Geld wie du, aber er riskiert was. Geld haben eine ganze Menge Leute. Aber Nerven haben sie nicht. Ach, nun bist du wieder auf den Schlips getreten. Ach. Was ist denn? Wo willst du schon wieder hin? Weg will ich, weg. Rolf! Rolf, wart doch mal! Rolf! Was ist denn los, Bina? Ach, der Rolf, der macht doch irgendeinen Quatsch. Warum? Hast du Knietsch mit ihm gehabt? Nee, aber der ist so komisch manchmal. Ach, das ist doch nicht neu, Biene. Verträgst du dich überhaupt noch auf? Rolf ist doch eine Pfeife. Ja, die kleinste von der ganzen Orgel. Der geht jetzt wieder bei seiner Mutti und tutscht aus der Milchflasche. Wenn er irgendeinen Blödsinn macht? Du kannst ja morgen früh bei der Kripo gehen und fragen, ob sie irgendeinen aus dem Kanal gefischt haben. Du hast Nerven. Ja, ja, ich hab ja, aber du nicht. Mensch, hast du keine Ahnung, wo er wohnt? Na, vielleicht macht seine Mutti mit dir auch mal eine Wärmflasche mit. Och, du bist ein Drecksmaul. Meinst du? Ja, Moment doch. Moment. Komm ja schon. Rolf? Entschuldigen Sie, Frau Schramm, ich habe meine Schlüssel vergessen. Das macht ja nichts, Junge. Sagen Sie nicht Junge zu mir! Was ist denn los? Wie siehst du denn aus? Ist was passiert? Ach, was soll passiert sein? Was macht ihr denn für einen Krach? Der Rolf, Herr Bergfeld, er hat irgendwas. Was ist denn, Junge? Ach, gar nichts, Papa. Ich habe bloß meine Schlüssel vergessen. Wo warst du denn? Wieso? Ach, Junge, ist was passiert, du? Du bringst ja so einen Brandgeruch mit. Hat es irgendwo gebrannt, wo du warst? Ach, wo? Sag doch, du kannst es doch sagen. Bist ja heil wieder da. Was? Es ist doch nichts. Er hat doch was, Frau Schramm. Ich weiß ja nicht, Herr Bergthal. Man muss sich um ihn kümmern. Wenn er nichts sagt? Ein Raubüberfall, ein Garagenbrand, zwei Schaufenstereinbrüche, ein Selbstmordversuch. Ja, und in derselben Gegend wie letzthin 7 aufgebrochene Kraftfahrzeuge. Beute gering, Sachschaden erheblich. 2 der 7 Pkw durch Feuereinwirkung beschädigt, offenbar vorsätzlich. Ja. In beiden Fällen sind die Polster der Hintersitze angezündet worden. Aber keinerlei Täterhinweise, auswertbare Spuren geringfügig. Und Beute? Ja, das ist ja das Merkwürdige. Was die oder der Täter an Beute gemacht haben, das ist eigentlich kaum der Rede wert. 2 Tennisschläge, ein Strandanzug, Stablampe, Stadtplan, 2 Sonnenbrillen. Ja, demgegenüber, wie öfter gehabt, ist der Sachschaden unverhältnismäßig gewaltiger. Ja, also vermutlich jugendliche Täter. Ich meine, nach unserer Erfahrung... Ja, daran möchte ich kaum zweifeln. Es ist verrückt. Also wenn jemand die Schaufensterscheibe eines Juweliergeschäfts zertrümmert, gibt es auch einen erheblichen Sachschaden. Aber zumeist ist dann seine Beute sehr viel größer. Es steckt also doch so etwas wie ein Sinn in der Tat, nicht? Aber ja. Nur etwas kaputt machen ohne einen rechten Gewinn daraus. Ja, das ist ja immer wieder die Frage dabei. Ja, die Frage, auf die Vernunft keine Antwort gibt. Ja, weisen Sie das zuständige Polizeirevier darauf hin, dass man beim Streifendienst die betroffene Gegend besonders beachtet. Ja, habe ich schon gemacht, Herr Zett. Na gut, karteimäßig erfasst ist alles? Ja, natürlich, versteht sich. Ja, ich frage ja auch nur. Ja. Ja, was bleibt uns übrig? Wenig, Herr Zett, weiter warten. Habt ihr gelesen, hat gestern wieder einer 7 Schlitten geknackt. 2 hat am Brand gesteckt. Die Leute in der Gegend, die kriegen langsam Kribbeln und alle Säulen. Prima, ne? Naja, schon, wie man es nimmt. Ne? Du meinst, es ist nichts? Boah, würde ich nicht sagen. Also wenn ich Auto knacke, war, fahr ich wenigstens damit. Aber sonst, also Spaß macht dir mir schon. Das war ich. Was? Das war ich mit den 7 Pkw. Sag mal, du machst Witze, Rolf. Nee. Ihr denkt immer, ich wäre so eine Pflaume, ne? Nicht doch, Rolf. Also wenn du tatsächlich sowas, also Mann, bei dem Geld, was du verdienst, da hättest du das ja nicht nötig. Nee, Mensch, da könntest du das Lattenrolls-Rolls pumpen und 3 Mädchen auf immer über der Achse schieben. Also Respekt, Rolf, hier fällst mal. Wenn das erst der Anfang ist, oder? Wo war denn sonst? Ja, also jetzt darfst du eine Lara auf den Tisch packen. Frau Schramm? Ja, Herr Bergthal? Wo ist denn der Rolf? Ich weiß nicht, er ist weggegangen. Nanu. Das geht doch bloß am Wochenende. Und jetzt schon das zweite Mal mittendrin? Ja, ich sag ja immer, irgendetwas ist mit ihm. Er ist ganz anders jetzt. Heute Abend hat er das erste Mal sein Zimmer abgeschlossen. Ach, woher wissen Sie denn das? Kontrollieren Sie ihn etwa? Ach, Herr Bergthal, ich wollte ihm sein Bett zurechtmachen. Ach so, naja, das ist natürlich nett. sein Zimmer abgeschlossen. Na ja, an sich. Warum soll er nicht? Herr Bergthal, bitte nehmen Sie es mir nicht übel. Bloß, finden Sie wirklich, dass Sie dem Jungen so viel Freiheit lassen sollten? Sie haben Ihr eigenes Haus. Sie können sich alles leisten. Und das weiß auch der Junge. Er kann sein ganzes Geld für sich verbrauchen. Ja, ja, ja, nun fangen Sie doch nicht wieder damit an. Ach, ich mein's ja bloß gut. Ich denke mir, wenn einer so gar keine Sorgen hat... Warum soll er denn unbedingt Sorgen haben, wenn es gar nicht nötig ist? Die Sorgen kommen später von ganz allein. Man muss doch so oder so damit fertig werden. Na, und wenn er das dann nicht kann, weil er es nie gelernt hat? Ach, ich bitte Sie, Frau Schramm, tun Sie mir den Gefallen, malen Sie keine Teufel an die Wand. Ich bin froh, dass der Junge alles hat und dass er glücklich ist. Und dabei soll es auch bleiben. Wenn Sie meinen. Noch zwei für uns, Charlie. Einen für dich. Hör auf zu trinken, Roy. Warum? Weil es dir nicht bekommt. Bist du mein Kindermädchen? Gib mir einen doppelten Charlie, ja? Rolf. Ruhig. Och, da mache ich nicht mit. Bina, du bleibst hier. Euch werde ich es zeigen. Jetzt zeige ich es euch. Was machen Sie denn hier in dem Wagen? Das geht Sie einen seichten Schmutz an, Herr Nachbar. Ich will mit diesem Wagen zu Ihrer Frau und der Wagen ist mein Wagen. Das ist ja nicht wahr. Ich kenne das Auto. Das gehört einem Bekannten von mir. Weisen Sie sich aus. Ich bin Polizeibeamter. Ach, ausgerechnet. Halt, hier geblieben. Bleiben Sie stehen. Stehen bleiben. Lassen Sie mich doch los! Machen Sie doch keinen Unsinn! Ich habe Ihnen schon gesagt, wir Polizeibeamter! Ja, ja, mit Schlips und Schal. Ich bin der Bausenator. Au, Mann! Brechen mir ja die Knochen! Seien Sie doch ruhig! Oberwachtmeister Schmidt, das ist der Mann, den ich in einem fremden Wagen erwischt habe. Ich kannte das Auto, in dem der Bursche saß und gerade die Zündung kurzgeschossen hatte. Der PKW gehört einem Nachbarn von mir. Ich bin dienstfrei und darum zivil. Sonst wäre er vielleicht schon eher getürmt, als ich an den Wagen herangetreten bin. Er hat auf der Flucht verschiedene Sachen weggeschmissen. Man muss den Weg zurück abgehen. Sie wünschen? Frau Bergthal? Nein. Wer sind Sie? Kriminalpolizei. Sind Herr oder Frau Bergthal zu Hause? Eine Frau Bergthal gibt's hier nicht mehr. So. Ich bin die Haushälterin von Herrn Bergthal. Was ist denn los? Wir müssen eine Hausdurchsuchung vornehmen. Hausdurchsuchung? Ja, es besteht Gefahr im Verzug. Der junge Rolf-Peter Bergthal ist vorhin von uns festgenommen worden. Er steht in dringendem Verdacht, Kraftfahrzeuge aufgebracht zu haben. Das ist doch wohl ein Witz. Bitte kommen Sie herein, ja? Ja. Ich möchte Herrn Bergthal rufen. Ja, bitte. Der alte Herr soll sehr aufgeregt gewesen sein. Ein Kunststück. Ja, ja. Ja, aber er hat keinerlei Schwierigkeiten gemacht. Er war sehr sicher, dass sein Sohn hier in einen völlig falschen Verdacht geraten ist. Ja. Naja, es ist ja dann auch nichts von wirklichem Belang gefunden worden. Jedenfalls keinerlei Gegenstände von erwähnenswertem Wert. Alles nur Kleinigkeiten. Taschenschirm, Autoknirps, Shell, Autoatlas, eine Stablampe, zwei Paar Handschuhe, alles Gegenstände, die als gestohlen aus aufgebrochenen Kraftfahrzeugen gemeldet worden sind. Aha. Andererseits hat der Rolf-Peter Bergthal, als er von dem Polizeibeamten in Zivil, der ihn in dem Kfz eines Bekannten angetroffen und dann verfolgt hatte, andererseits hatte der junge Mann auf dem Fluchtweg eine ganze Reihe von Gegenständen weggeworfen, die einwandfrei aus kurz vorher aufgebrochenen Kraftfahrzeugen stammen. Auf gut Deutsch, an seiner Täterschaft dürften keine Zweifel bestehen oder jedenfalls nur geringe. Ne? Überhaupt keine Zeit. Merkwürdig. Und alles Gegenstände, die eigentlich keinen wirklichen Wert repräsentieren. Nein, nein, das ist es ja, nicht wahr? Warum sollte er auch auf eine Beute von Wert aus sein, solch junger Bursche, der schon über 1000 Mark im Monat verdient? Ach. Er hatte ja alles. Zu Hause braucht er nichts abzugeben. Sein Vater und die Haushälterin haben ihn noch zusätzlich verwöhnt. Sie sagen, er hatte alles? Naja, was denn? Ja, also ich möchte glauben, er hatte eben doch nicht alles. Was sagt ihr denn selber? Naja, da habe ich nur mal Pech gehabt. Ausgerechnet. Ich habe noch nie irgend sowas gemacht. Irgend sowas? Naja, dass ich ein Auto geknackt habe. Ich weiß auch nicht, wieso ich gerade an dem Abend drauf gekommen bin, aber ich will es auch gar nicht bestreiten. Bloß, das war auch alles. Alles? Naja. No, Rolf, doch wohl nicht ganz, nicht? Bevor Sie in dem PKW von einem Polizeibeamten in Zivil erwischt worden sind, hatten Sie doch schon ein paar andere heimgesucht, um es mal so auszudrücken. Das ist ja gar nicht wahr. Rolf. Nee, wirklich. Habe ich das denn nötig? Ich verdiene ja genug. Ja, eben. Das ist ja auch für uns die Frage. Warum überhaupt hast du... Oh, Entschuldigung. Haben Sie Kraftfahrzeuge aufgebrochen? Hm? Tja, warum? Bloß so. Bloß so. Und das dauernd? Wieso dauernd? Junge, wenn sowas vorkommt und nochmal und wieder nochmal, das registrieren wir doch bei uns. Da haben wir doch gar keinen Zweifel mehr. Hier steckt hinter der gleichen Geschichte immer wieder auch der gleiche Täter. Soll ich Ihnen das beweisen, Rolf? Na, was ist? Naja, schön, ich habe ein paar solche Sachen gemacht. Und warum? Ich sag ja bloß so. Nee, also so einfach wollen wir uns das noch nicht machen. Nicht? Aber bloß so ist keine Begründung. Immerhin sind das Straftaten. Und die macht man nicht bloß so. Sie werden doch nicht sagen wollen, Herr Kriminalbeamter, dass ich es nötig gehabt hätte, mir irgendwo was zu klauen. Also, darüber haben wir ja schon gesprochen, Rolf. Aber was zum Teufel gibt's denn dann für Gründe? Na, so kommen wir doch nicht weiter, Junge, rede doch. Du bist doch eigentlich so ein netter Kerl, so sauer, so, wie soll man sagen? So ein richtiger Waschlappen, meinen Sie, nicht wahr? Was redest du denn da? Ja, wenn ich wenigstens einen Kassierer überfallen hätte, nicht? Oder ich hätte eine Nutte klein gemacht. Dann wüssten Sie wenigstens, was Sie mit mir anfangen sollen. Aber so? Stimmt's nicht? Entschuldigen Sie, ich hab mich schlecht benommen, ich weiß. Tja, schlecht benommen hast du dich wahrhaftig, das stimmt. Sag mal, hast du eigentlich eine Freundin? Ach, Sie kennen wohl die Mädchen nicht, was? Ja, aber Freunde wirst du doch haben. Freunde, naja. Wenn man alles mitmacht, was die anderen machen, dann hat man auch Freunde. Mhm. Und da hast du gedacht, dann mache ich eben mit, oder? Ja, du musst nun nicht so bockig die Achseln zucken, Rolf. Wir wollen dir doch helfen. Das sagen alle. Tja, soll ich gestehen, dass wir auch manchmal nicht wissen, was man zu solchem Fall sagen soll? Dieser Junge hat alles gehabt, was sich ein junger Mensch nur wünschen kann, nicht wahr? So sieht's doch aus. Oder hat ihm nicht vielleicht doch sehr viel gefehlt?